Umwelt vor dem Infarkt. Chemie in Ackerfurchen. Anrufbeantworter 22351 im Ortsnetz Offenburg. Durchsage vom 31. August 1979. Kernobst. Als Folge der Wetterbesserung ist eine Zunahme der Flugzahlen des Schalenwicklers zu verzeichnen. Bei anhaltend schönem Wetter wird deshalb empfohlen, in erfahrungsgemäß bekannten Befallslagen eine Spritzung gegen diesen Schädling durchzuführen. Ein Anrufbeantworter des staatlichen Pflanzenschutzamtes, einer von vielen hierzulande. Hilfe für Landwirte, die nicht mehr so recht durchblicken, wie sie ihren Acker noch vor unliebsamen Eindringlingen schützen können. Fressgierigen Insekten, wuchernden Pilzen. Pflanzenschutz, das heißt, hier schützt man Kulturpflanzen wie Kartoffeln, Rüben, Getreide oder auch Wein vor Krankheiten und Schädlingen. Neben einer ausgewogenen Düngung, Fruchtfolge und Bodenbearbeitung versteht man darunter heute auch den Einsatz von chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln. Chemie in der Landwirtschaft. Neben Schädlingsbekämpfungsmitteln sind das die chemisch erzeugten wasserlöslichen Mineraldünger. Heute wird weniger als ein Tausendstel der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland noch ohne chemische Mittel bewirtschaftet. Wie kam es nun zum Siegeszug der Chemie in Ackerfurchen, der Agrochemie? Zunächst einmal wurden landwirtschaftliche Helfer rar und teuer. Rund 3,5 Millionen Arbeitskräfte sind seit 1950 zur Industrie abgewandert. Menschenarbeit, nach den Tarifmaßstäben der Industrie bewertet, verteuerte sich in diesem Vierteljahrhundert 10-mal stärker als die Verbraucherpreise für Landprodukte. Chemie, mehr noch als Maschinenfortschritt, musste die Lücke auffüllen. Und nicht nur die menschlichen Unkrauthacker wurden durch chemische Produkte ersetzt, sondern auch die Erträge auf den Äckern gewaltig gesteigert. Tierhaltung in Massen und möglichst riesige, arbeitssparende, massiv gedüngte Monokulturen sind das proklamierte Ideal der Wirtschaftlichkeit. Aber das Ideal zeigt Risse. Denn der intensive Anbau von Pflanzen in Monokulturen lässt den Boden schnell an Nährstoffen verarmen. So muss jede Ertragssteigerung durch immer größere Düngegaben erkauft werden. Und den durch fortwährende Wiederkehr der gleichen Fruchtart ebenfalls hochgezüchteten Schädlingen begegnet der Bauer mit einem chemischen Vernichtungskrieg. Der Biologe Friedrich Fester, der die ökologischen Zusammenhänge ganzer Landschaften erforscht, zeigt an Beispielen, was passieren kann, wenn man die vielfältigen Verbindungen zwischen Boden, Pflanzen und Tieren nicht beachtet, also nicht in Systemzusammenhängen denkt. Die zunehmende Nutzung des Bodens nach rein industriellen Wirtschaftsmethoden verführt zu Techniken, die ihn als den Träger all jener ihm entsprießenden Reichtümer zerstören, abhängig machen und die Landwirtschaft allmählich, das kann auch über 100 Jahre gehen, weltweit zum ökologischen Katastrophengebiet machen müssen. Die um sich greifenden Erosionserscheinungen in Armenien, in den USA, im Sudan oder in Südafrika, aber auch meinetwegen wie hier, also sowohl in deutschen Waldkulturen, Weingebieten und Gemüseanbauflächen, all dies sind jedenfalls deutliche Alarmzeichen. Ein Beispiel bietet der gewaltige Rückschlag der amerikanischen Maisernte, der Anfang dieses Jahrzehnts statt zu den erwarteten Rekordüberschüssen zu Ernten führte, die noch 20% unter der Eigenbedarfsmenge lagen. Und das mit einem Wundergetreide, das hohe Resistenz gegen Krankheitserreger, rasches, unkompliziertes Aufwachsen und weit mehr Körner pro Pflanze aufwies. Was war passiert? Durch die einseitigen Änderungen innerhalb des ökologischen Systems hatte sich ab 1970 ein bis dahin kaum auffallender Pilz, eine Mehltauart, rapide entwickeln können und von Florida bis Kanada und Nebraska, wo die Farmer ihre Felder schon zu 80% mit der neuen Wundersorte bestückt hatten, diese mit einer milchigen Schicht überzogen und zum Abfaulen gebracht. Feld für Feld der neuen Monokulturen wurde heimgesucht und fiel in wenigen Tagen dem Siegeszug dieses explosionsartig sich vermehrenden Pilzes zum Opfer, dem keine Bekämpfungsmethode irgendetwas anhaben konnte. Die typische Folge einer auf kurzsichtige Ertragssteigerung ausgerichteten Agrarpolitik, die von der Mehrproduktion fasziniert, für Nebeneffekte im vernetzten System blind war. Halten wir noch einmal fest. Jeder intensive Landbau laugt den Boden aus. Denn die Pflanzen entziehen dem Boden wichtige Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium, Calcium, Magnesium, Schwefel sowie eine Reihe von Spurenelementen. Ohne diese mineralischen und organischen Nährstoffe, die der Ackerboden aus natürlichen Verwitterungs- und Zersetzungsvorgängen von Gestein und Pflanzenrückständen enthält, ist ein gesundes Pflanzenwachstum und damit ein ertragreicher Anbau von qualitativ hochwertigem Obst und Gemüse nicht möglich. Früher genügte es, wenn die Bauern pflanzliche Abfälle, menschliche Exkremente, Rindermist, Schlamm und Asche auf die Felder streuten. Ein intensiver Fruchtwechsel und die periodische Erholung des Bodens als Brachland taten ein Übriges, die Fruchtbarkeit zu erhalten. Für die landwirtschaftliche Großproduktion reichte der organische Dünger bei Weitem nicht mehr aus. Daher ging man dazu über, dem Boden alle wichtigen Nährstoffe in konzentrierter Form zuzuführen. Die sogenannten Mineraldünger enthalten nun genau die Nährelemente, die die jeweilige Kulturpflanze benötigt. Und der Landwirt kann gezielt die Bodenfruchtbarkeit, den Ertrag und die Qualität der Nahrungs- und Futterpflanzen erhöhen. Einige Bauern im Kaiserstuhl erzählen, wie sie dabei vorgehen. Der Tabak muss ja gut gedüngt werden. Da düngen wir Kali, da düngen wir Kalkamon, Kalksalpeter, Nitrophoska, also 4-5 Sorten und noch, Bohrsuper, auch noch ein bisschen. Hat auch ein bisschen mehr Kali, die brauchen ein wenig Kali. Ja. Am meisten Nitrophoska oder Kalkamon, ja, diese beiden Sorten. Etwas mehr Stickstoff zu der Futterrübe, zu der Kartoffel auch weniger Stickstoff. Und zum Mais, der Mais braucht viel Stickstoff. Jetzt kommt dann Licht drauf, Dunkelung ist im Stall. Und zum Weizen gleich wegen nachhelfen, Kali und Phosphor. Was dieser Kaiserstüder Landwirt da zum Nachhelfen verwendet, wird landläufig als Kunstdünger bezeichnet. Es handelt sich dabei zwar um eine Anreicherung all der Nährelemente, die eine Pflanze zum Wachsen braucht und die ein gesunder Boden enthält, nur im Unterschied zum Naturdünger sind die Nährsalze des Mineraldüngers leicht wasserlöslich. Das bedeutet, dass der Pflanze plötzlich alle Nährstoffe in hoher Dosis angeboten werden. Und das hat den gleichen Effekt, wie wenn ein Mensch zu viel auf einmal isst. Zudem können die Salze leichter ins Grundwasser ausgewaschen werden und so die Mikroorganismen im Boden in Mitleidenschaft ziehen. Diese Kleinstlebewesen wandeln normalerweise die schwerlöslichen Mineralien und Bodenbestandteile in eine für die Kulturpflanzen aufnahmefähige Form um. Ein an Lebewesen verarmter Ackerboden wird letztlich unfruchtbar. Es fehlt die natürliche Lockerung, für die Regenwürmer und Käfer gesorgt haben. Die Humussubstanz nimmt ab. Und der Boden ist immer weniger in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern. Schließlich wird immer mehr Mineraldünger benötigt, um die Pflanzen zum Wachsen zu bringen. Die Die Gefahren schnell wasserlöslichen Düngers hat natürlich auch die chemische Industrie erkannt und neue Düngemittel auf den Markt gebracht, die auch Salze enthalten, die weniger rasch abgebaut werden. Der bekannte Handelsdünger Nitrofosca zum Beispiel enthält verschiedene Stickstoffsalze, die sich im Wasser unterschiedlich schnell auflösen und daher sowohl kurzfristig als auch längerfristig wirken. Da jede Pflanze ihre Nährstoffe in einer anderen Menge und Zusammensetzung benötigt, wird die Düngemittelindustrie nicht müde, ständig neue Anwendungsformen und Kombinationen von Nährsubstanzen auf den Markt zu bringen, die speziell auf die Bedürfnisse einer Kulturpflanze zugeschnitten sind. Gab es früher noch wenige Düngemittel, die man praktisch auf jeden Acker streuen konnte, so muss der moderne Landwirt sich bereits ein ganzes Lager anlegen mit einer Reihe von unterschiedlichen Düngern, je nachdem, ob er Getreide, Rüben oder Mais anbauen will. Abgesehen von dem enormen Aufwand, den ein derart umfangreiches Angebot an Düngestoffen bedeutet, bringt es doch letztlich für den Landwirt nur hohe Kosten und zusätzliche Verwirrung. In welch unübersichtlichem Angebot sich die Bauern zurechtfinden müssen, ersieht man schon aus der Übersicht an Präparaten, die Wolfgang Linsenmeier von der Raiffeisen-Zentralgenossenschaft in Freiburg gibt. Im Düngemittelbereich gibt es vier Hauptnährdünger. Einmal den Stickstoff, Phosphorsäure, Kali, dazu Magnesium und die Spurenelemente. Zu Stickstoff zählen Kalkammonsalpeter, Kalksalpeter, Harnstoff, Stickstoff, Magnesia, dann Kalkstickstoff geperlt oder gemahlen, Phosphatdünger gibt es als Reinphosphat. Die Liste ist noch lang. Wen wundert es, dass so mancher Bauer die Übersicht verliert und nur noch auf den Sachverstand der Beratungsstellen vertrauen kann oder nach der Parole düngt, besser zu viel als zu wenig? Ein Trugschluss. Für die Pflanze bedeutet zu viel Dünger, dass sie anfälliger gegen Krankheiten wird. Ihre Haltbarkeit und Lagerfähigkeit nimmt ab. Eine Konsequenz, die der Landwirt mit jahrelanger intensiver Mineraldüngung praktisch vorprogrammiert. Außerdem werden die überschüssigen Nährsalze, die nicht von den Pflanzen aufgenommen werden, vom Regenwasser abgeschwemmt. Sie finden sich in unseren Flüssen wieder, wo sie dann zu einem verstärkten Wachstum der Wasserpflanzen beitragen. Über Fäulnisbildung führt das schließlich zur Verlandung der Gewässer. Was man auch nicht übersehen sollte, die geballte Ladung an Energie, die in Form chemischer Mittel, zum Beispiel Dünger oder Pflanzenschutzmittel, auf die Felder gestreut wird, kostet eine ganze Stange Geld. So sind die Kosten allein für Schädlingsbekämpfungsmittel und Unkrautkiller pro Hektar von 15 Mark im Jahre 1955 auf bis zu 300 Mark angewachsen. Neben rund 4 Millionen Tonnen chemisch erzeugter Nährstoffe fallen auf die landwirtschaftlich genutzten Fluren und Wälder in der Bundesrepublik heute über 25.000 Tonnen chemische Pflanzenschutzmittel. Derzeit rund 300 Substanzen in rund 1.500 Präparaten. Während man mit diesem enormen Materialeinsatz die Nahrungsmittelproduktion pro Hektar Anbaufläche seit Beginn dieses Jahrhunderts verdoppeln konnte, hat sich die landwirtschaftliche Energiebilanz immer mehr verschlechtert. Energiebilanz, das heißt hier, man vergleicht den Einsatz von Energie in Form von Dünger, Maschinen, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Wasserbewirtschaftung mit dem, was man an Nahrungsmitteln erzeugt. Und da muss man heute schon mehr an technischer Energie hineinstecken, als man in Form von Nahrungsmitteln erhält. Bei Winterkopfsalatgar, der in Gewächshäusern aufgezogen wird, muss der Bauer 100-mal mehr an Energie hineinstecken, als er hinterher bei der Ernte zurückgewinnt. Angesichts dieses enormen Missverhältnisses besinnt man sich langsam auf Alternativen und versucht, den Energieverbrauch in der Landwirtschaft zu reduzieren. Dies gilt für Düngemittel wie auch für Maßnahmen des chemischen Pflanzenschutzes, ohne die eine hochtechnisierte Landwirtschaft kaum mehr auskommt. Ohne die Unkrautkiller und Schädlingsgifte würde heute ein großer Teil der Ernte vernichtet werden oder von schlechter Qualität sein, weil die Kulturpflanzen aufgrund des gestörten Bodenlebens nur noch schwer eigene Abwehrkräfte entwickeln können. Neben vorbeugenden Pflanzenschutzmaßnahmen wie optimale Ernährung, Fruchtfolge und Sortenwahl kennt man eine Reihe von direkten Maßnahmen, wenn Schädlinge auftreten. Dazu gehören so altbewährte Methoden wie beispielsweise Hacken, Pflügen oder Abbrennen von Unkräutern. Und auch biologische Maßnahmen, die meist in der Anzucht von nützlichen Organismen bestehen, die ihrerseits die Schädlinge vernichten. Die derzeit weitaus größte Bedeutung haben jedoch die chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel und Unkrautvernichter. Im Vergleich mit den biologischen Verfahren sind sie noch wesentlich preiswerter und vielfältiger einsetzbar. Chemische Pflanzenschutzmittel sind im Allgemeinen Gifte. Sonst könnte man mit ihnen keine Schädlinge abtöten. Um den Menschen vor möglichen Schädigungen zu bewahren, wurde 1968 das Pflanzenschutzgesetz verabschiedet, das die Zulassung und Anwendung der Pflanzenbehandlungsmittel sowie die Überwachung der Vorschriften regelt. Die Kontrolle dieses Gesetzes gehört mit zu den Aufgaben der Pflanzenschutzämter. Dr. Theodor Kock vom Pflanzenschutzamt des Regierungspräsidiums in Freiburg erläutert. Es darf heute kein Pflanzenschutzmittel in der Bundesrepublik vertrieben werden, was nicht amtlich geprüft und zugelassen ist. Und diese amtliche Prüfung und Zulassung beinhaltet einmal die toxikologische Prüfung im weitesten Sinne und zum anderen die biologische Prüfung, das heißt die Prüfung auf Wirksamkeit. Da unterscheiden wir uns ja von pharmazeutischen Präparaten. Ein Medikament, ein pharmazeutisches Präparat muss ungefährlich sein, es muss aber nicht wirksam sein. Die Wirksamkeit entscheidet der freie Markt bei den pharmazeutischen Präparaten, während bei Pflanzenschutzmitteln eben der Nachweis geführt werden muss, in amtlichen Versuchen bestätigt werden muss, dass das Präparat tatsächlich wirksam ist für den Zweck. Es ist also ein Schutz des Käufers letzten Endes, dass er genügend wirksame Präparate bekommt. Die chemische Industrie bietet heute eine große Zahl gezielt wirkender Pestizide gegen die verschiedenen Arten von Schädlingen an. Unter dem Begriff Pestizide fasst man alle Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel zusammen. Hierzu gehören Bakterizide gegen Bakterien, Fungizide gegen Pilze, Algizide gegen Algen, Herbizide gegen Unkräuter, Insektizide gegen Insekten, Akarizide gegen Milben, Rodentizide gegen Nagetiere, Defoliantien zur Entlaubung der Pflanzen, Wachstumsregulatoren zur Beeinflussung der pflanzlichen Entwicklung und andere. Nicht jedes dieser Mittel wirkt überall gleich gut. Je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit kann ein spezielles Präparat nur bei bestimmten Kulturpflanzen eingesetzt werden. Nicht jeder Käfer ist von einem Insektizid bekämpfbar. Die Blattkäfer, Chrysomeliden, sind relativ leicht bekämpfbar. Die Rüsselkäfer, die Kurkulioniden, sind schwer bekämpfbar, ganz allgemein. Insofern gibt es also schon innerhalb der gleichen Ordnung von Tieren, Käfer, gibt es sehr große Unterschiede. Ob sie offen fressen, ob sie versteckt fressen, ob sie als Larve auf der Kulturpflanze sind oder als Imago, das sind also Unterschiede. Dadurch gibt es schon sehr unterschiedliche Ergebnisse. Dann ist natürlich die Frage der Verträglichkeit dieser Chemikalien, dieser chemischen Substanzen für die Pflanzen von ausschlaggebender Bedeutung. Was ein Getreide verträgt, verträgt noch längst nicht eine Rübe oder eine Kartoffel oder ein Obstbaum oder eine Rose als Zierpflanze. Die Verträglichkeit, die Phytotoxizität ist von ausschlaggebender Bedeutung beim Einsatz in den unterschiedlichen Kulturen. Man kann sich denken, dass bei der Vielzahl von Prüfungen vor der amtlichen Zulassung die Kosten für die Entwicklung eines Präparats sehr hoch sind. 30 bis 40 Millionen Mark kostet heute ein Pestizid, bis es die amtliche Zulassung erhält. Trotzdem sind hierzulande rund 1.500 Präparate im Handel. Weltweit schätzt man sogar zwischen 10.000 und 20.000 Präparate. Eine Zahl, die sich mit der immer gezielteren Anwendung dieser Mittel und der Konkurrenz unter den Herstellern erklären lässt. Die Herbizide stellen mit 50-60% den größten Anteil. Das ist damit zu erklären, dass zugunsten der Chemie immer mehr Arbeitskräfte in der Landwirtschaft eingespart werden. Denn die mechanische Unkrautbehandlung durch Hacken und Pflügen ist sehr arbeitsintensiv und kostspielig. Man nimmt dann auch in Kauf, dass mit der Anwendung eine zusätzliche Belastung des Bodens auftritt und auch nützliche Organismen wie Regenwürmer und Bodenbakterien gleich mit abgetötet werden. Bei dem überaus großen Angebot an Pestiziden sind denn auch die meisten Bauern davon überzeugt, dass es nicht mehr ohne geht. Um keine Einbußen zu erleiden, werden viele Mittel sogar vorbeugend angewandt, damit sich mögliche Schädlinge gar nicht erst entwickeln. So kommt es dann vor, dass mancher Acker 6 bis 8 Mal im Jahr mit den verschiedensten Fungiziden, Insektiziden und Herbiziden besprüht wird, ohne dass sich die Bauern der möglichen Schädigungen durch so viel Chemie bewusst werden. Kaiserstühler Bauern berichten. Pilzkrankheit, das ist der Äscher und der Maildau. Das ist Schwefel. Erstmal Schwefel und dann der Kupfermittel und der Weißspitzmittel. Auch das muss man schon ein wenig vorbeugend machen. Also ich meine, jetzt bei diesem Wetter ist der Maildau stark. Da muss man aufpassen. Ich habe für die Kartoffelkäfer. Und dann spezielles für den Tabak, dass man ja spritzen gegen Blauschimmel. Mit Andrakol. Ja. Ich meine, dieses Jahr ist es nicht so schlimm, weil es wenig geregnet hat. Und wenn es trocken ist, ist der Tabak nicht so anfällig gegen Blauschimmel. Nur wenn es viel regnet, dann wieder warm, dann wieder regnet, dann wieder warm. Dann müssen wir mehr spritzen. Ist ungefähr wie bei der Rebe, ist ungefähr dasselbe. Aber bei der Kartoffel spritzen wir gegen die Krautfäule und gleichzeitig gegen den Kartoffelkehrer. Also diese beiden miteinander. Die Maden, die ausschlüpfen, die gehen auch noch drauf dann. Und dieses Jahr hat es wenig Kartoffelkäfer gegeben. Mit der Zeit werden die auch ausgerottet wie die Maikäfer. Man muss halt überall was kriegen, wenn man was ernten will. Was? Ähnlich ist es beim Weinbau. Um bei dieser sehr intensiven Kultur Verlusten vorzubeugen, wird gleich mehrmals gespritzt. Die Ansicht ist weit verbreitet, dass durch mehrere Spritzungen einem Pilzbefall der Trauben unbedingt vorgebeugt werden muss. Der Pilz könne sich sonst so schnell ausbreiten, dass eine Bekämpfung nicht mehr möglich sei. Es geht aber wohl auch ganz ohne Spritzungen. Eine Reihe sogenannter grüner Winzer, vornehmlich im französischen Elsass, sind davon überzeugt, dass der häufige Pilzbefall gerade auf den Einsatz von Mineraldünger zurückzuführen ist. Seitdem sie sich auf organische Düngung umgestellt haben, können sie auch weitgehend auf die chemischen Pestizide verzichten. Allerdings sind die Erträge etwas geringer und die Preise der Öko-Weine zwischen 30% und 40% teurer. Die Nachfrage ist jedoch groß. Die meisten badischen Winzer sind allerdings nach wie vor davon überzeugt, dass sie ohne chemische Fungizide den Pilzkrankheiten ausgeliefert wären und bedeutende Ertragsverluste in Kauf nehmen müssten. Dies Jahr hat es gereicht. Jetzt weiß man es. Mit weniger Spritzen. Aber wenn der Pilz Paranuspra mal aufgetreten ist und der ist also stärker auftreten, dann ist der ganze Ertrag weg und heilen kann man der nicht mehr. Wenn er da ist, ist er da, ist der Ertrag, also die Trauben, die befallen sind, die sind also kaputt. Die sind nicht mehr zu retten. Ohne Spritzungen kommt man nicht aus. Da ist gar nichts drin. Einige spritzen vielleicht nur 5 Mal, nicht? Andere spritzen 7 Mal. Einer, der halt ganz sicher geht, der spritzt alle 12 Tage. Meist werden die Pflanzenschutzpräparate durch Spritzen ausgebracht. Entsprechend der Anwendungsvorschrift kann jedoch auch gestäubt, gestreut, vernebelt oder begast werden. Die Häufigkeit der Anwendung hängt vom Wetter und von der Wirkungsdauer des Präparates ab. Die Chemie der Schädlingsbekämpfungsmittel ist recht vielfältig. Je nachdem, ob zum Beispiel Insektizide ihre Giftwirkung beim Einatmen, Fressen oder bei Berührung entfalten sollen. Die erste Generation der organisch-synthetischen Insektizide in den 50er Jahren waren die polychlorierten Kohlenwasserstoffe, von denen das bekannteste, das DDT, seit 1971 verboten ist. Es hatte als Insektizid eine hervorragende Wirkung und half weltweit im Kampf zur Ausrottung des Überträgers der Malaria. Da es jedoch nur sehr langsam abgebaut wird und sich im Fettgewebe von Menschen und Tieren ablagert, wurde es aus dem Verkehr gezogen. Neben den anorganischen, überwiegend arsenhaltigen Fraßgiften sind bei den Insektiziden zurzeit hauptsächlich Thiophosphorsäureester im Einsatz, zu denen so bekannte Vertreter wie E605 und Dimethon gehören. Herbizide wirken gegen Unkräuter entweder als Kontaktgift oder aber sie werden von der Pflanze aufgenommen und bewirken Entlaubungen durch Hemmung der Wachstumshormone. Solche Mittel dienten im Vietnamkrieg in großen Mengen zur Entlaubung des Urwalds. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um substituierte Phenole oder chlorierte Phenoxycarbonsäuren, zu denen auch das 2,4,5-T gehört, das als Verunreinigung stets etwas TCDD enthält. Jene Substanz, deren Auftreten in konzentrierter Form seinerzeit in Seveso so schlimme Folgen hatte. Fungizide enthalten meist Schwefel und Kupfersalze. Für die Schadorganismen sind alle diese Substanzen Gifte. Sonst könnten sie nicht die erwünschte Wirkung erzielen. Den Menschen werden sie nur dann gefährlich, wenn sie in größeren Mengen in den Körper gelangen. Zur Schädlingsbekämpfung genügen jedoch meist ganz geringe Konzentrationen an Pestiziden. Darüber jedoch, ob nicht auch diese geringen Konzentrationen an Giftstoffen dem Menschen gefährlich werden können, gehen die Meinungen weit auseinander. Einige Experten behaupten zum Beispiel, dass ein Mensch 170 Kilogramm frisch gespritzte Kirschen auf einmal essen müsste, damit Vergiftungserscheinungen auftreten. Auch die Biologische Bundesanstalt schreibt bei der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels die Dosierung so vor, dass der Landwirt theoretischerweise schon die hundertfache Menge ausbringen müsste, um beim sofortigen Verzehr eine Schädigung hervorzurufen. Kritiker führen dagegen an, dass durch die kumulierende Wirkung verschiedener Giftstoffe schon diese kleinsten Mengen für eine Schädigung ausreichen. Die Frage bleibt offen, ob die ständige Anwendung der Pestizide nicht langfristig irreparable Schädigungen im ökologischen System verursacht, ähnlich der Wirkung des Mineraldüngers auf das Bodenleben. Denn die Natur ist ein einziger großer Kreislauf. Sie befindet sich in einem sogenannten dynamischen Gleichgewicht, das sich äußeren Einflüssen ständig anpasst. Durch die Ausrottung von Schädlingen unserer Kulturpflanzen kommt es zu einer Verschiebung dieses Gleichgewichts. Andere Organismen vermehren sich, weil ihre natürlichen Feinde plötzlich fehlen. Neue, bisher nicht bekannte Organismen treten in Erscheinung und schaffen möglicherweise auch neue Krankheiten. Ein wichtiger Aspekt dieses neuen chemisch bedingten Gleichgewichts ist, dass sich bestimmte Schädlinge an die chemischen Wirkstoffe gewöhnen und nicht mehr abgetötet werden. Diese resistenten Rassen treten besonders leicht bei Schädlingsarten mit schneller Generationsfolge auf. Der Resistenzbildung begegnet der Landwirt heute mit häufigem Wechsel der Schädlingsbekämpfungsmittel. Die chemische Industrie bietet dazu ständig neue Wirkstoffe an, die die alten bisherigen Substanzen ersetzen. Das muss nicht heißen, dass mengenmäßig immer mehr Chemikalien auf unsere Felder, Weinberge und Obstplantagen versprüht werden. Es werden jedoch immer wieder andere Substanzen verwandt. Wobei natürlich das Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich irgendwann einmal mehrere für den Menschen zunächst harmlose Wirkungen zu einer gefährlichen Kombinationswirkung ergänzen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass ohne den Einsatz von Mineraldünger und Pestiziden es unserer Landwirtschaft derzeit unmöglich ist, eine ausreichende und qualitativ hochwertige Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig dem Landwirt ein gesichertes Einkommen und ein Höchstmaß an Produktivität zu garantieren. Man sollte sich jedoch des Risikos und der möglichen Schäden bewusst sein. Sie hörten Chemie in Ackerfurchen, eine Sendung des Süddeutschen Rundfunks Stuttgart über Umweltverschmutzung und ihre Folgen. Die letzte Sendung dieser Serie hören Sie am kommenden Freitag zum Thema Zukunft Biolandbau. Damit ist unser Schulfunkprogramm für heute beendet. Die ersten drei Sendungen unseres Nachmittagsprogramms wiederholen wir morgen Vormittag von 11.05 Uhr an. Der Schulfunk für alle meldet sich morgen Nachmittag wieder mit dem Musikreport. Sie hören dann eine Sendung über die Philharmonischen Cellisten Köln. Uhr. Hier ist NDR 3. Verehrte Hörer, in der nun folgenden Sendung spielt das Linde-Konzert altenglische Konzertmusik. Zur Zeit Elisabeths I. und Jakobs I., also zwischen 1570 und 1625, erlebten Dichtkunst und Musik in England eine unvergleichliche Blütezeit. Während dieses goldenen Zeitalters nahmen Haus- und Kirchen- und Theatermusik einen wichtigen Platz im gesellschaftlichen Leben Englands ein. Dies bezog sich nicht mehr nur auf die aristokratischen Kreise, sondern auch auf die des Bürgertums. Eine besonders beliebte Art des Musizierens war die im Broken...